Manho! Komm zu meinem Thomas! Und schnell, Motherfucker! Kurwa! Thomas! Ja, jestem Diktatorem! Thomas! Komm zu mir! Thomas! Masz 5 Minuten!